Secret.

geht's ab auf die Piste. Gleich Appels in der Kiste. Freu mich auf meine Freunde. Wir leben unsere Träume. Endlich Wochenende. Give it up. you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? Close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? Achte Radio Kiepenkerl Hitmix CD von DJ Enrico Ostendorf. Eine Doppel-CD mit den größten Hits der 80er, der 90er und den besten Hits von heute. Die Hitmix CD gibt es für nur 15 Euro, unter anderem hier. Bei Euronix XXL in Lüdinghausen und bei den Streiflichtern in Coesfeld und Dülmen. Alle Infos zur achten Hitmix CD lesen Sie auch auf unserer Homepage. Klicken Sie radiokiepenkerl.de. Mist, unser Fernseher ist kaputt. Hast du denn schon die TMDS-Kodierung beim HDMI-Kabel überprüft? Wow, woher wusstest du das? Von Euronix. Wir machen jeden zum Experten, denn bei Euronix XXL in Lüdinghausen erwarten Sie ausgebildete Fachkräfte und beste Produkte zu besten Preisen. Euronix. Best of Electronics. Es ist morgens. Ich streife durch mein Revier, immer auf der Pirsch. Plötzlich nähert sich von rechts ein wildes Tier. Nur so fühlt sich ein echter Land Rover Defender von Lifeguss an. Erleben Sie ihn jetzt hautnah. Autohaus Lifeguss in Coesfeld. Infos auch unter lifeguss.com. Bauherren und Renovierer, aufgepasst. Küchen Willemsen sucht 20 Häuser und Wohnungen, die mit einer neuen Küche zu Werkspreisen ausgestattet werden möchten. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Beratungstermin. Küchen Willemsen, Nottuln, Appelhülsener Straße. Küchen-Willemsen.de. Das größte Modehaus im Münsterland auf über 3000 Quadratmetern? Natürlich Hollard in Südlohn. Willkommen im Haus der starken Marken, wo Service noch groß geschrieben wird. Hollard in Südlohn, das Besondere in Sachen Mode. Hollard.de. Wie ich mir die Nummer vom Taxi merke? Meine Enkelin ist 21 und ich habe ihr 99 Paar Schuhe bezahlt. Taxi Horstig fährt sie überall hin, rund um die Uhr. Einfach anrufen. Telefon Dülmen 2199. Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits mit Best of Electronics. Viel Spaß wünscht Euronix XXL in Lüdinghausen. Euronix. Best of Electronics. You can be the greatest. Yeah, yeah. Yeah, yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the

olsa yerinden çatlatıyor. Ağzın nasa kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, hele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip de kıran yılanı derinden çıkaran, kaderin püsküllü belam yakalarsan. Seni gidip de kıran yılanı derinden çıkaran, kaderin püsküllü belam yakalarsan. But I don't mind. I'll have